Den Tag, wie ich erscheinen, der mir wohl gefallen tut, da fasst mein Herz sich einen guten und frischen Mut. Da denk ich nicht an Sterben, lieber an Wärmen und jung mit Leichhand. Warum wohl aller Tage schönster mag dieser sein? Allein ich dir es sage, weil ein schönes Fräulein von ihrem lieben Herrn Vater wie gelobt hat, er ist bestimmt zum Bestand. Wer sich getraut, der kommt und und die Pichung frau, auf die ich all mein Hoffnung bau. Darum ist der Tag so schön blau, als ich anfänglich an. Thank you.

sei's um solche Wert, wie selten vor gemeinen Dingen. Und die uneingen Thank you. Sonst kam er doch hinein. Gepackt zur Hand, entschlägt und kommt.